In ganz Südkorea wird das Regime für die internationale Konfrontationspolitik verurteilt und von ihm das Eintreten für die Verbesserung der Süd-Nord-Beziehungen verlangt. Der ständige Vertreter des Südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni warf auf einem jüngsten Vortrag der Regierung es vor, die gemeinsamen nationalen Feierlichkeiten vom 15. Juni verhindert zu haben. Auf der Kundgebung vor Beginn des Marathonlaufs für die Landeswiedervereinigung am 12. Juni in Jeonju vom Bezirk Nordjolla unterstrich der ständige Vertreter der Direktion Nordjolla des Südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, dass der große Marsch zur friedlichen Wiedervereinigung, die mit der Verkündung der historischen gemeinsamen Süd-Nord-Erklärung begonnen habe, durch die Konfrontationspolitik der Regierung gegen die Nation gestoppt worden sei. Bei einem Gespräch mit dem Rat der Unternehmen in der Industriezone Kaesong und dem Rat der Unternehmer im Gebirge Gumgang forderte am 14. Juni der parlamentarische Fraktionschef der Gemeinsamen Demokratischen Partei Südkoreas die Präsidentin dazu auf, Maßnahmen zur Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Süd und Nord zu ergreifen. Die Mitglieder der Bürgerinitiativen und gesellschaftlichen Organisationen, die Unternehmer und weitere Leute prangerten am 15. Juni auf dem Kongress für nationale Einheit anlässlich des 16. Jahrestages der Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni im Haus Rimjin in der Stadt Pazu vom Bezirk Gyeonggi die Regierung an, die den zivilen Austausch verhindert und die Politik zur Auseinandersetzung mit den Landsleuten betreibt.